Ich sing lieber Popsongs, werd mich nicht dem Scheiß ergeben, den ich leider oft erlebe, geht so grauzone Gerede. Paronen pflastern ihren Weg, sie sind niemals wirklich konkret, mir fehlt da einfach Intellektualität. Ich sing lieber Popsongs.